Ja, ich glaube, dass das ja gerade das Problem ist, dass man im Grunde heute gar nicht mehr leicht unterscheiden kann, ist was innerhalb des Betriebs und außerhalb. Weil ich die ganze Entwicklung so sehe, dass die Arbeit aus den Fabrikgehäusern wieder auswandert, indes sie im Fordismus mal eingesperrt wurde. Da gab es ja wirklich dann auch die Absperrung, da darfst du nicht rein, Betriebsfremde haben keinen Zutritt. Das ist im Grund ist ja doch heute so, dass der Ort, der Raum, um den es geht, ist wirklich der Raum der Kommunikation selber. Und so wie es in Seattle möglich war, praktisch total wildfremde Leute dazu zu bringen, sich zu vereinigen, ohne dass sie räumlichen Kontakt hatten, ging es ja wesentlich darum, der Kampf in diesem Augenblick, wer ist fähig, sich diesen Kommunikationsraum zu eigen zu machen und für seine Zwecke zu benutzen. Natürlich dann die Störer und die Fehlinformierer und so auf der anderen Seite auch. Und das ist von mir aus der Ansatzpunkt, dass tatsächlich der Einzelbetrieb als geschlossene Einheit, wo es dann den Unterschied gibt, betrieblich, politisch und so, dass das sich weitgehend aufzulösen beginnt. Wenn ihr zum Beispiel so, ich habe nie persönlich in einer Fabrik, weder als Callcentermann noch sonst wo gearbeitet, ich kenne alles nur aus Büchern. Aber wenn ihr den Roman von Copland kennt, Microslaves, da ist es ja so, dass die sich alle mit Du anreden und so nett zueinander sind, jeder darf sein Spleen haben. Trotzdem merkt man, wie sie allmählich das Eigenste, was eigentlich das Persönliche ist, zur Ware machen müssen, um überhaupt das sogenannte Kreative zu entwickeln. Und das ist ja der Punkt, um den es fast mehr geht als ums Geld. Was du vorher gesagt hast, man hätte am Schluss nicht mal mehr Lust, überhaupt zu telefonieren, weil man am Anfang, hier Frau Schemann, was darf ich Ihnen vermitteln, sagt, statt dass man hier Paps oder sonst wo sagt. Das ist ja gerade das Entsetzen über sich selber, dass das, was man für sein Privates hält, jetzt auch noch praktisch aus dem Fleisch geschnitten werden muss und auf den Markt werfen. Und von da aus gesehen ist, glaube ich, das Aufbegehrende gegen das so weit mit einkommt, dass es freundlich sein und das Schmalz in der Stimme und so, dass das alles plötzlich anzufordernde Leistungen sind. Früher hat man gesagt, heute bin ich nicht gut drauf. Hallo, was ist denn? Das wäre ja heute schon ein Verstoß gegen die Regeln. Also das wollte ich sagen, einerseits, dass das Gehäuse des Betriebs gar nicht mehr so ein undurchlässiges Gehäuse ist, und das andere, dass tatsächlich dieser letzte Grad von Entäußerung und Entfremdung ein Motiv ist, den, glaube ich, alle unweigerlich, wie du ja auch sagst, empfinden, als am Schluss, selbst wenn ich die Mutter bin, die eigentlich froh ist, dass sie von 8 bis 12 schaffen kann, einfach als eine Art von ich weiß nicht was, für Umstückverhandschuhung empfindet. Also man wäre ein Handschuh und müsste alles Innere auswerfen sozusagen. Und da sehe ich den Ansatzpunkt. Und das ist ja was du tatsächlich dann mit vielen anderen teilst, diese Erkenntnis, dass man heute nicht einfach die Handfertigkeit verkauft, sondern alles, was man ist, hat, produziert und kann. Okay, wo ich denke, müsste ich dann überlegen, was du jetzt zum Beispiel, wenn du vorher am Bankschalter gearbeitet hast, haben sie natürlich auch noch sehr darauf geguckt, dass du ordentlich angezogen bist und frisch rasiert und so. Und das hast du jetzt, ich meine, in Bank-Callcentern ist es oft so, dass sie auch irgendwie so einen Zwang haben, sich gut anzuziehen, obwohl man das nicht sieht, aber einfach auf disziplinären Gründen oder wie auch immer. Aber dass man sich in irgendeiner Form nicht nur irgendwie wirklich diese maschinelle irgendwie Veräußerung von Körperkraft verkaufen muss, das, ja, ich denke, das gab es halt dann, gab es in dem Punkt schon vorher. Aber was ich jetzt wichtig fand, war zum Beispiel das Stichwort zum Beispiel Seattle, wäre halt jetzt auch eine Frage, inwieweit, also uns interessiert auch, was in solchen Bewegungen, wie jetzt so Seattle, Mitzel und so, was da halt irgendwie an der Perspektive drinsteckt. Also auf der einen Seite finden wir es irgendwie sehr, sehr interessant, weil endlich irgendwie dieses internationale Solidarität und so, nicht nur etwas ist so stellvertretermäßig irgendwie für Kämpfe in anderen Ländern, sondern dass Leute aus verschiedenen Ländern wirklich direkt zusammenkommen und dort etwas machen. Und auf der anderen Seite halt dann auch die Begrenzung, die das hat, dass es halt immer nur dieser Raum, den sie sich aneignen, irgendwie wirklich nur begrenzt irgendwie die Straße für ein, zwei, drei, vier Tage ist, und dass sich das Ganze dann wieder irgendwie oft ins Nichts auflöst. Ne? Und da fragen wir uns schon so, was ist einmal auf einer politischen Seite irgendwie, was sind die verschiedenen Strömungen innerhalb dieser Bewegung, die auf keinen Fall einheitlich ist, auch was man jetzt hier gesehen hat, von Nationalisten bis halt schon revolutionäre, antikapitalistische Gruppen, als auch, was hat das für eine soziale Zusammensetzung, also wo sind die Konflikte wirklich auch Ausdruck davon, dass es, wenn sie quasi zurückgehen in ihre Regionen, Länder, Städte und so, wo ist das verankert, meinetwegen. Sind es Schülerinnen, italienische Schülerinnen, die ihre Schule besetzt haben, die zu solchen Demonstrationen kommen? Oder ja, also die zwei Fragen, das ist für uns auch ziemlich wichtig, jetzt auch gerade im Hinblick von den kommenden. Also Genua wird wohl ziemlich groß. Und das wäre schon interessant, so die unterschiedlichen Einschätzungen dazu zu hören.